Aufgabe 4.2 B. 5 Mitarbeiter erklären, in welchen Branchen ihre Firmen tätig sind. Hören Sie zu und ordnen Sie die Firmen den Branchen in Übung A zu. Eine Branche ist in Übung A nicht aufgeführt. Dialog 1. Was für eine Firma ist Mobility Carsharing? Mobility Carsharing ist ein Dienstleistungsunternehmen. Es glänzt mit moderner Technologie. Man kann rund um die Uhr über das Internet ein Auto reservieren. Dialog 2. In welcher Branche ist Nespresso tätig? Nespresso ist eine Marke der Firma Nestlé, welche in der Nahrungsmittelindustrie tätig ist. Was ist Nespresso? Nespresso stellt Kaffeekapseln her. Dialog 3. Die Daimler AG ist der größte Automobilhersteller Deutschlands. Ist die Firma auch in anderen Bereichen aktiv? Ja, außer im Automobilbau auch in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Bahnsysteme sowie im Finanzdienstleistungssektor. Dialog 4. In welcher Branche ist die Firma IWC tätig? IWC mit Firmensitz in Schaffhausen ist in der Uhrenindustrie tätig. IWC ist ein traditionsreiches Unternehmen und wurde 1868 gegründet. Wir sind 500 Mitarbeiter und stellen 70.000 Uhren pro Jahr her. Das Unternehmen legt Wert auf klassischen und hochwertigen Uhrenbau und Schweizer Uhrenkunst. Dialog 5. Was ist Boss für eine Firma? Die Boss AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Metzingen, Baden-Württemberg. Unser Profil umfasst 2 Herrenmarken mit unterschiedlichen Linien, aber auch Damen- und sogar Kinderbekleidung.